unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Wir sind beim Abschluss der Bergpredigt und beschließen jetzt dieses große Kapitel der Originalworte oder der angeblichen Originalworte Jesu, die irgendeiner mitgeschrieben hat, mit dem Gebet, das weltberühmt geworden ist, mit dem Vater Unser. Bei mir ist meine Schwester Johanna Haberer, ehemals Professorin an der Universität Erlangen für Theologie und Medien, heute emeritiert, aber nach wie vor schlau. Und ich, Sabine Rücker, Journalistin bei der Zeit. Ich bin hier so für das Bodenpersonal zuständig und für die Fragen, was geht uns das eigentlich alles an, was wir hier reden. Ehemals Chefredakteurin, jetzt... Stellvertretende Chefredakteurin, meine ehemals Liebe. Stellvertretende Chefredakteurin, jetzt nur noch leitende Redakteurin? Jetzt, oder? Ja, aber das spielt oder keine wie Rolle. Wie auch immer, nach auf wie jeden vor, Fall auch noch schlau. Nach wie vor Pfarrerstochter. Genau, okay. Unabdingbar. So, los geht's. Ja, wir sind beim Vater Unser. Und wenn man sagen kann, dass die Bergpredigt, über die wir jetzt den fünften Teil machen. Und letzten. Und das Herz der Jesuspredigt ist, dann kann man wohl auch sagen, dass das Vater Unser das Herz der Bergpredigt ist. Die Jünger fragen den Jesus, was sollen wir beten, wie sollen wir beten? So wird es ja eingeleitet. Das Vaterunser und dann antwortet er ihnen. Also er sagt erstmal, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Die stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Das hat sich ja auch einiges dran geändert inzwischen. Ich habe noch nie an einer Straßenecke einen beten sehen, außer er hatte ein schweres psychisches Problem. Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, schließ die Türe zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe er ihn bittet, und ihr sollt folgendermaßen beten. Und jetzt hören wir uns mal an, wie wir beten sollen, falls wir überhaupt beten. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dieses Gebet ist bei Matthäus etwas ausführlicher als bei Lukas. Ja. Das sind zwei Bitten mehr. Ja. Wir haben ja ganz oft gesagt, Jesus ist Jude. Ja. Und das Christentum ist eigentlich eine Sekte des Judentums. Und ja, alles ist daran jüdisch. An diesem Gebet, da gibt es eine Markierung des Unterschieds. Ja. Weil wir erinnern uns, wir haben oft darüber gesprochen, dass der Name Jahwes gar nicht ausgesprochen werden darf. Ja. Wir sprechen ihn aus. Heißt es da Jahwe? Nein. Der Name des jüdischen Gottes. Ja. Jahwe oder Elohim, ja, oder wie der jüdische Fromme sagt, Adonai, ja, Herr, dass alle diese Anreden Gottes im Grunde genommen gar nicht vor lauter Ehrfurcht, weil schon, ja, der Name so mächtig ist, ja, nicht ausgesprochen werden dürfen. Und da ist jetzt der Jesus vollständig anderer Meinung. Ja. In unserer Übersetzung heißt es Vater unser, oder die Reformierten beten unser Vater. Mhm. Also wird unterschiedlich angefangen. Mhm. Im Aramäischen, das Gebet ist aramäisch formuliert, sagt er Abba. Papa. Genau, der sagt Papa. Also zu dem großen, großen jüdischen Gott sagt der Jesus Papa. Mhm. Und das ist für jüdische Ohren ganz furchtbar. Aber das wundert mich, denn, denn bei Abraham ist es ja auch so. Also Abraham steht ja auch auf Du und Du mit Gott. Genau, also vielleicht kann man sagen, er kehrt zurück zu diesen Erzväterzeiten, zu dieser Nähe. Ja, da sitzt ja auch ihm einer auf der Schulter und sagt ihm was ins Ohr und kommt vom Baum runter und redet mit ihm. Also das ist ja dieses ganze riesige Getümmel und wir brauchen einen Tempel und alle Gesetze müssen, ist ja alles nicht am Anfang. Am Anfang. Man kann vielleicht sagen, es ist auch eine Art von Reformation. Ja. Dieser Gott wird auf Familienformat zusammengeschrumpft, wenn man will. Oder die Nähe ist auf jeden Fall so groß. Das ist das Erste. Also das ist ein richtiges Unterscheidungsmerkmal. Ja. Das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist, dass rein formal wir ja am Schluss immer noch eine, das nennt man Doxologie beten, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das fehlt im Text, das ist später hinzugefügt worden, also in den Urschriften des Matthäus, den ältesten Kodizes, fehlt das und ist dann hinzugefügt worden. Und zwar ist es zitiert aus dem großen Gebet des David in den Schriften der Chronik. Mhm. Da kommt es her. Da wurde das wahrscheinlich, nachdem man angefangen hat, Gottesdienst zu feiern, musste man ja einen Anfang und ein Ende haben. Ja, es hört ja einfach auf. Genau. Und da hat man keine Schlussapotheke. Genau, und man hat, man hat keine Abrundung. Dann wollte und ich da hat man einfach was von David genommen und sich das geliehen. Genau, also das große königliche Gebet. Ja, also dann doch wieder jüdisch. Ja. Mhm. Dann wollte ich erzählen, wir haben uns ja leider in Jerusalem nicht getroffen, aber ich war dort oben auf dem Ölberg und da oben ist eine Kirche, die heißt Vaterunser-Kirche. Ja. Und da sind lauter Platten eingelegt, überall, das ist ein Kloster, überall an den Klostermauern und in der Kirche. Und da ist das Vaterunser in allen Sprachen der Welt, also ist nicht in allen Sprachen der Welt, aber unglaublich viele Sprachen. Auf Plattdeutsch ist es da auch. Ja. Oder auf Holländisch und auf Griechisch und auf Thailändisch. Also das ist das weltberühmte Gebet und man nimmt an, dass es wirklich in alle Sprachen der Welt übersetzt worden ist. Allein in Kamerun gibt es 230 Sprachen und in alle 7000 Sprachen der Welt übersetzt worden ist. Und da, lass mich einen kleinen Bindestrich machen, wir reden ja immer so böse über die Missionare des 18. und 19. Jahrhunderts und Kolonialismus. Und ja, das war eine gemischte People, ne? Also die Missionare waren natürlich zum Teil fürchterlich, weil wenn sie im Gewande des Heeres daherkamen, aber sie waren auch diejenigen, die auf die Not der Einwohner Afrikas und auf die Brutalität aufmerksam gemacht haben. Ja. Also das waren auch welche, die sind dem Rat schon in die Speichen gefallen. Aber es waren nicht viele. Also es gab eben auch viele, die haben sich mit den Imperialisten gemein gemacht. Ja. Aber sie sind, du musst dir vorstellen, wenn du entsandt worden bist, wie zum Beispiel in Bayern gibt es einen Ort, der heißt Neuendettelsau. In Afrika meint man, das ist die Hauptstadt Deutschlands, weil da so viel Geld geflossen ist, weil das ganze Geld der evangelischen Kirche da geflossen ist. Da wurden die Missionare entsandt. Und eine Entsendung bedeutete im 19. Jahrhundert, du verbringst das Leben mit den Leuten, den Rest deines Lebens. Ja. Und da gehst du dann in Kamerun zu einem Volk. Und was die Missionare dann gemacht haben, die haben dann jahrelang dort gelebt und haben die Sprache gelernt, haben sie verschriftlicht und haben die Bibel für sie übersetzt. Als allererstes in der Regel das Vaterunser. Das heißt, dass wir so viele Sprachen auch immer noch verschriftlicht kennen überhaupt. Haben wir zum großen Teil den christlichen Missionaren. Ja, das haben wir auch schon mal erzählt hier in diesem Podcast. Habe ich das schon mal erzählt? Ja, und zwar bei der, ich weiß auch noch genau, welche Sendung das war. Das war die Sendung, wo wir auch über Namen gesprochen haben und dass andere Völker andere Namen haben und auch ihre Namen häufiger wechseln. Ja, stimmt. Ja, ja. Da hast du das auch erzählt. Ah, da haben wir von den Aborigines, genau, von Aborigines, die das haben. Mhm. Und da hast du auch erzählt von dem Kind, das dem Missionar stirbt und er will das denen dann klar machen, wie das in seiner Welt, in seinem christlichen Glauben dann, dass es hinterm Horizont weitergeht. Das hast du alles schon erzählt, okay, meine Liebe. Okay, jetzt erzähle ich es nochmal. Mhm. Man kann ja manche Sachen nicht oft genug hören. Man kann sie nicht oft genug. Also vor allem du kannst sie nicht oft genug sagen. Gut, also jedenfalls. Das wollte ich sagen, also die ist übersetzt in jede Sprache der Welt ist dieses Gebet. Und tief berührt hat mich das, als ich kurz vor dem Bürgerkrieg in Syrien war, in einem Frauenkloster namens Ma'alula. Da lebten damals noch etwa 5000 Christen, die die Sprache Jesu gesprochen haben, mhm. also Aramäisch. Mhm. Und das war ein Kloster, das war gleich beliebt bei muslimischen Frauen und christlichen Frauen, weil das war der Maria gewidmet und da ging man hin, wenn man schwanger werden wollte oder nicht oder wie auch mhm. immer. Und da hat eine junge Frau dann in einem Kirchenraum zum ersten Mal für mich hörbar das Vaterunser auf Aramäisch gesprochen. Mhm. Und ich fand, das klang wie ein Liebesgedicht. Bei uns klingt das ja, Deutsch ist ja etwas hart ja. und Dänisch oder was auch immer. Aber mhm. dort klang das wie ein Liebesgedicht. Ja. Na, und Jesus sagte dann noch, du sollst in dein Kämmerlein gehen. Du hast vorhin gesagt, du hast niemanden je öffentlich beten sehen. Natürlich ist, wenn du in Jerusalem an die Klagemauer gehst, da beten die jüdischen Männer und Frauen. Und die Männer, die machen ja dann immer diese Kopfbewegungen. Ja, eigentlich schütteln die den ganzen Körper. Ja. Weil dahinter steht, es ist, wirkt auf uns immer so komisch, aber es steht dahinter die Vorstellung, dass jedes Glied im Leib soll beten. Mhm. Das ist die Vorstellung, deswegen schütteln die alle ihre Füße und Hände. Und Jesus macht auch hier einen Schnitt und sagt, geh in dein Kämmerlein, das ist eine intime Sache und betest da. Wobei wir in der Liturgie der christlichen Kirchen, wir beten es eigentlich in jeder Form von Gottesdienst. Taufe, Konfirmation, Beerdigung, letzte Salbung. Ja, und jeden Sonntag. Und jeden Sonntag. Und im Grunde genommen ist es das Gebet, wenn einem nichts mehr anders einfällt, man aber irgendwie beten möchte. Das kommt auch in Filmen öfter, wenn jemand noch nie gebetet hat oder schon seit 30 Jahren nicht gebetet hat. Und dann kommt er in eine Situation und dann stammelt er vielleicht noch Vater Unser oder so. Das sind so die Reste im Kopf. Das heißt, es ist eigentlich so im Begriff des Gebets geworden. Mhm. Bevor wir mal in den Inhalt gehen, wollte ich dir noch was vorlesen, was ich in der Jüdischen Allgemeinen gefunden habe. Mhm. Werden unsere Gebete erhört, ist die Überschrift. Da geht es jetzt nicht direkt um das Vaterunser, aber es geht ums Beten. Von Daniel Neumann, der war damals oder jedenfalls, oder ist es noch, Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Der hat einen wunderbaren Artikel über das Beten im Judentum geschrieben. Ein amerikanischer Reporter fliegt nach Israel, um einen Juden zu interviewen, der seit 60 Jahren jeden Tag an der Klagemauer in Jerusalem betet. Als er den alten Juden schließlich trifft, fragt er ihn fasziniert, wie es sich anfühlt, seit so vielen Jahrzehnten täglich an der Klagemauer zu stehen, woraufhin der Jude antwortet, wie es sich anfühlt, als würde man gegen eine Wand reden. Im biblischen Judentum scheint die Sache klar. Gott war da, war gegenwärtig, sprach und agierte unmittelbar. Nun ist heute nicht damals. Die Zeiten haben sich geändert und die Umstände auch. Antwortet Gott nicht mehr? Oder ist es wie mit dem Juden, der seinen Rabbiner fragt, warum der Ewige ihm nicht antworte, obwohl er doch ständig und innig beten würde? Woraufhin sein Rabbiner meint, er antwortet dir jedes Mal. Aber die Antwort lautet nein. Vielleicht liegt das Problem aber auch woanders. Man möchte etwas von Gott. Wohlstand, Gesundheit, Schutz, Rettung, ein Lottogewinn oder was auch immer. Das ist im Grunde auch nicht weiter verwunderlich. Schließlich heißt es ja gemeinhin Gebet. Man betet oder bittet um etwas. Gebet, beten, bitten, das eine folgt aus dem anderen. Im Judentum sieht die Sache anders aus. Dort hat das hebräische Wort, das gemeinhin für das Beten verwendet wird, überhaupt nichts mit Beten, Bitten oder sowas zu tun. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist Lehit Palel und es bedeutet sich selbst prüfen. Es geht beim hebräischen Wort für das klassische Beten also gar nicht darum, einen anderen zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen, sondern es geht darum, sich selbst in Augenschein zu nehmen und zu prüfen. Das heißt, beim jüdischen Gebet geht es weniger darum, Gott zu ändern, es geht vielmehr darum, sich selbst im Lichte des Ewigen zu ändern. Der italienische Rabbiner Leone da Modena erklärte das jüdische Verständnis des Gebets einmal so: Stellen Sie sich einen Mann in einem Boot vor, der sich selbst ans Ufer zieht. Wenn wir es nicht besser wüssten und die Gesetze der Physik außer Acht lassen würden, dann könnten wir durchaus glauben, dass der Mann versucht, das Ufer zum Boot zu ziehen. Tatsächlich ist das Ufer natürlich unbeweglich, während es der Mann in dem Boot ist, der sich auf das Ufer zubewegt. Ähnlich ergehe es uns im Gebet. Wir glauben manchmal, dass wir Gott im Gebet an unseren Willen heranführen. In Wirklichkeit allerdings bewirkt das Gebet genau das Gegenteil. Wir werden dadurch näher an Gottes Willen herangeführt. Und im besten Falle beenden wir das Gebet als bessere Menschen, als wir es begonnen haben. Ich glaube, in diesem Sinn ist das Vaterunser auch gemeint. Ja. Also ich hätte jetzt ein anderes Wort für das, was du wunderbar hier in der jüdischen Allgemeinen gefunden hast. Ich hätte das genannt eine Selbstjustierung. Mhm. Beten heißt immer eine Selbstjustierung. Und beten heißt gleichzeitig, mich fasziniert die Vorstellung, dass jede Sekunde, die wir hier auf der Welt sind, dieses Gebet gesprochen wird. Es ist so wie eine Standleitung. Mhm. Und du machst natürlich, du justierst dich nicht nur selbst, sondern du machst natürlich alle Probleme der Welt, setzt du in diese Gottesperspektive und damit machst du natürlich eine dritte Ebene auf. Mhm. Zwischen all deinen Problemen gibt es dann einen neuen Blick. Mhm. Und ich denke, das bedeutet auch beten. Insofern ist es ein spiritueller Akt der Selbstjustierung und dann, wenn du dann die einzelnen Bitten durchgehst, dann wird auch gefragt, wie justierst du dich? Ich fasse das immer zusammen, bevor wir jetzt die einzelnen Fragen durchgehen und sage, in diesem Gebet werden 4 Fragen aufgemacht an mich selbst. Die Gottesfrage, die Gerechtigkeitsfrage, die Schuldfrage und die Machtfrage. Mhm. Alle diese Fragen sind in diesem Gebet zusammengefasst. Aha, dann schieß mal los. Na, dann schau doch du mal. Fang du mal an. Ja, also dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Was soll das bedeuten? Zunächst mal ist die Machtfrage ist in dem Namen, das heißt also… Also das ist hier, ist die, hier handelt es sich um die Machtfrage. Ja, würde ich sagen. Aha. Die Frage, inwieweit unterwirft sich ein Mensch bestimmten Prinzipien oder verwirft sie? Und es ist verbunden mit diesen Namensheiligungen. Mhm. Also wenn ich den Namen Gottes heilige, der die Gerechtigkeit ist oder Frieden und Gerechtigkeit will, wenn wir das mit Klammern setzen, dann verbieten sich manche Verhaltensweisen. Mhm. Dann verbietet sich einfach, was weiß ich, Korruption, Betrug, Diebstahl oder sonst was. Die Heiligung des Namens Gottes hat eine ethische Konsequenz. Mhm. Heilig heißt ja, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, heißt ja der Eigentumsvorbehalt Gottes an mich. Also alles, was heilig ist, ist das Stück, was Gott gehört, wenn man so will. Und wenn ich den Namen Gottes heilige, dann gebe ich diesem Eigentumsvorbehalt Gottes an mich sein Recht. Mhm. Dein Wille geschehe heißt, es ist nicht mein Wille, der geschehe, sondern ich prüfe meinen eigenen Willen in dem, was ich ja sowieso weiß, ich meine, für jeden Juden ist klar, es ist ja alles aufgeschrieben, wie du dich verhalten sollst. Mhm. Und an diesen Kriterien prüfe ich meinen Willen und unterwerfe ich, auch eine Machtfrage, unterwerfe oder verwerfe meinen Willen unter den Gottes. Und das Brot ist doch relativ einfach. Wenn keiner mehr da ist, weil er verhungert ist, kann er auch nicht mehr Gott loben. Das stimmt. Und wir haben in einer der letzten Sendungen über die Frage geredet, was braucht eigentlich der Mensch? Ja. Und das tägliche Brot ist die Antwort darauf. Mhm. Also es muss reichen, dass du dein Leben ganz normal führen kannst und dass du deinen Fladen hast, den du auf deinen Ofen backst. Und dass du nicht jeden Tag darüber den Kopf zerbrechen musst, ob du heute Abend nicht schon verstorben bist. Ja, dass am Hunger verstorben ja. bist, aber dass du dir auch nicht jeden Tag den Kopf drüber machst, ob du jetzt noch eine Aktie kaufst, bei der du noch eine größere Rendite hast. Tägliches Brot heißt nicht nur, was brauche ich, das darüber nachdenken, sondern auch, was brauche ich nicht. Ja. Jetzt kommen wir zu den Schulden. Erlasst uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldigern erlassen. Also das Maß, ich bin das Maß aller Dinge, an mir wird gemessen. Genau. Mhm. Da liest du auch wieder die Bergpredigt durch. Mhm. Du weißt noch dieses wunderbare Wort vom Balken und vom Splitter. Ja. Wo man ständig, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo ständig gesucht wird, wer ist jetzt schuld daran? Ja. Und alle, irgendwann mal findet man einen Sündenbock und jagt ihn in die Wüste. Ja. Und immer wieder, wenn du das Gebet sprichst, dann kommt, okay, du schau mal deinen eigenen Balken an und fange nicht an, den anderen immer zu anzuklagen. Vergib uns unsere Schuld. Und das ist natürlich auch diese große Dimension, die ja eine rein religiöse ist. Das ist keine ethische, keine rechtliche. Vergebung ist eine rein religiöse Dimension. Und was ist mit der Versuchung, in die er uns nicht führen soll? Da streiten sich, hat mir übrigens auch ein Hörer unseres Podcastes geschrieben. Ja, ich habe ja auch mehrere Artikel darüber gefunden, dass es Vater Unser umgeschrieben werden soll. Ja. Weil Gott einen nicht in Versuchung führt. Das stimmt natürlich nicht. Das stimmt. Hiob führt er ja in Versuchung. Es stimmt nicht. Er führt auch den Abraham, der seinen Sohn opfern soll. Ja. Also Luther hat übersetzt, führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, Gott wird darum gebeten, dass er uns in keine solche Situation bringt. Ja. Führe uns in der Versuchung, übersetzt. Ruth Lapide, da hat mich ein Hörer darauf aufmerksam gemacht. Führe mich in der Versuchung, ja, wenn ich durch die Versuchung. Ja, wenn ich in der Versuchung bin, also Schokolade oder ich will was klauen oder ich will am anderen übertölpeln oder wie auch immer, dann führe mich da durch. Ich habe dem Hörer zurückgeschrieben, dass es vermutlich alle Varianten sehr produktiv sind. Man kann es ja einfach mal durchvariieren. Ja, also nachdem wir jetzt durchgegangen sind durch das Vaterunser, habe ich natürlich auch im Archiv nachgestöbert. Herzlichen Dank an dieser Stelle Davina Domanski, die mir dabei geholfen hat. Da habe ich Gebete gesucht. Alle möglichen Gebete, deshalb bin ich ganz interessanten Dingen auf die Spur gekommen. Also es gibt wirklich schöne Gebetssammlungen und auch von Atheisten. Wir haben selber auch in der Zeit eine Gebetssammlung gemacht. Hilft beten war der Titel damals. Und ich wollte dir ein bisschen was vorlesen, wenn du gestattest. Na, ich habe natürlich jetzt nur die berühmtesten und auch die, wie ich finde, die besten Gebete rausgesucht. Aber wenn es dich interessiert, lese ich dir ja, vor. Ja, interessiert mich. Also. Was wir noch vergessen haben, aber lass mich das noch abschließend sagen, wenn du nochmal diesen vier Dimensionen folgst, Gottesfrage, Gerechtigkeitsfrage, Schuldfrage und Machtfrage, dann hoffe ich, du findest es jetzt auch. Also Machtfrage haben wir beim Namen gesagt, die Gottesfrage ist in der Anrede, wie rede ich ihn an, die Gerechtigkeitsfrage ist die nach dem Ausgleich der Schulden, die Gerechtigkeitsfrage ist die nach dem, Entschuldigung, ist die nach dem Brot. Und was brauche ich eigentlich? Ja. Und die Schuldfrage und die Vergebungsfrage und die Versuchungsfrage, das ist die Frage, wer ist eigentlich schuld und wo ist mein Anteil? Also diese vier Dimensionen stecken da drin, in der, wie du wunderbar vorgelesen hast, in dieser Selbstprüfung, die ein Gebet bedeutet. Und deswegen sagen auch viele Geistliche, dass ein Gebet im Grunde genommen kein Bitten, sondern ein Nehmen ist. Also man konfrontiert sich selbst mit dieser Dimension und nimmt dann entgegen ein Stück Orientierung. Deswegen jeden Tag oder dreimal am Tag oder wie auch immer, wie oft man diese Orientierung braucht. Deswegen ist es halt in den Liturgien der Religionen, es ist ja nicht nur die christliche und die jüdische, dass es auch Gebetsrituale gibt, wo man sich dann immer wieder justiert und orientiert. So, und jetzt will ich deine Gebete hören. Ja, genau. Also ich beginne jetzt mal mit Augustinus von Hippo, dem Kirchenvater Augustinus. Ich werde jetzt hier nicht nur die Kirchenväter vorlesen, aber ich fand das Gebet sehr schön. Der lebte also 354 bis 430 nach Christus. Das ist also schon sehr, sehr alt, dieses Gebet, und hört sich so an. Spät habe ich dich geliebt, so alt und doch so neu. Spät habe ich dich geliebt und siehe, du wartest im Innern. Und ich war draußen und suchte dich dort. Und ich, missgestaltet, verlor mich leidenschaftlich in die schönen Gestalten, welche du geschaffen hast. Mit mir warst du und ich war nicht mit dir. Die Außenwelt hielt mich lange von dir fern. Und wenn diese nicht in dir gewesen wäre, so wäre sie überhaupt nicht gewesen. Du riefest und schriest und brachst meine Taubheit. Du schillertest, glänztest und schlugst meine Blindheit in die Flucht. Du wehtest und ich schöpfte Atem und atme zu dir auf. Ich kostete dich und hungere und dürste. Du berührtest mich und ich entbrannte in deinem Frieden. Na, Wahnsinn. Ist das nicht ein tolles Gebet? Ein ganz tolles Gebet und ist vermutlich seinem Selbstbericht, seiner Autobiografie entbunden. Ich nehme mal an, ich weiß es nicht, es steht da nicht dabei. Mhm. Ich weiß nur, dass es natürlich auf seine Umkehr ankommt. Ja. Also er hat ja ein Leben geführt, das war mehr von Bordellbesuchen gestaltet als von irgendwelchen kirchlichen Schriften oder heiligen Texten. Und dann hatte er das berühmte… schöne Körper, schreibt er ja. Ja, ja. Ja. Er hatte ja auch ein uneheliches Kind mit einer anderen Frau, die er dann verlassen hat. Also es ging drunter und drüber in Augustinus Leben. Er hieß auch anders, ne? Mhm. Er hieß Aurelius und hat sich dann später erst Augustinus genannt. Ja, und dann hatte er, ich weiß nicht, war er vielleicht Ende 30 oder Mitte 30, hatte er das Umkehrerlebnis, dass er eine Stimme hört, die sagt, heb auf und lies, tolle Legge. Und dann schaut er zu seinen Füßen, da liegt die Bibel und er schlägt sie auf. Und was er dann liest, weiß ich gar nicht. Er liest irgendeinen Text. Ja, das ist ein, wir sagen in der Theologie, ein Peristasenkatalog. Du sollst nicht rumhuren, du sollst das nicht machen und das nicht machen. Soweit ich weiß, ist es eine Stelle, wo einfach sein Leben beschrieben wird aus dieser Perspektive. Mhm. Aber der Augustinus gehört ja eigentlich, sag ich jetzt mal vielleicht. Und dann wird er vielleicht gleich noch vollenden, darf ganz fromm und lässt alles bleiben. Und es beginnt ja dieser, wie ich finde, ein bisschen langweilige Teil seines Lebens, in dem er viele theologische Bücher schreibt, brav und bieder wird und leider auch die Frau verlässt, mit der er das Kind hat. In diesem Gebet legt er ja eigentlich sein ganzes Leben in wenigen Zeilen vor Gott. Ja. Und das macht er ja auch in seiner Autobiografie. Diese Autobiografie, die Confessiones heißt es, also die Bekenntnisse des Augustinus, die sind ein einziges Gebet. Ja. Also da, insofern ist es sehr gut, dass du auf den kommst, weil der spricht Gott an und erzählt ihm sein Leben. Die erste Autobiografie ist sozusagen nicht in dem Ziel entstanden, es sollen möglichst viele Leute lesen, wie ich gelebt habe und was ich für Weisheiten habe, sondern der betrachtet im Gebet sein Leben und erzählt, wie er es heute sieht. Mhm. Und dadurch hat er eigentlich ein bahnbrechendes literarisches Werk geschaffen, also von der Selbsterzählung. Mhm. Beten ist auch eine Selbsterzählung. Mhm. Ja, erzähl, weiter. Der nächste ist Franz von Assisi, noch so ein Heiliger. Der hat 1181 bis 1226 gelebt, ganz berühmt, Franz von Assisi. Der hat das berühmte Gedicht, ich glaube, das weiß ich gar nicht, ob ich das noch jetzt vorlesen muss. Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Ich glaube, dass wir zwei, wir hatten das an der Wand in unserem Kinderzimmer. Du hattest das, ich hatte es da nicht. Warst du da schon ausgezogen? Nein, du hast es bei dir in deiner Studentenbude, hast du es aufgehangen. Ah, stimmt, ich habe es. Ja, in meinem Zimmer hing das nicht. Ich habe das vom Walter Habdank zu meinem 18. Geburtstag geschenkt bekommen. Mhm. Selbst gemalt, so war das. Mhm. Einem Maler, der hat mir das zum 18. Geburtstag geschenkt. Insofern ist es uns ja sehr präsent, weil wir es auch zu Hause häufiger gesprochen haben. Aber ich würde das doch der eine oder andere hören. Gut, dann lese ich es jetzt vor. Mach du, Herr, mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man sich hasst, dass ich vergebe, wo man sich kränkt, dass ich einige, wo man sich streitet, dass ich Hoffnung bringe, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht entzünde, wo Dunkelheit herrscht, dass ich Freude bringe, wo Sorge wohnt. Lass du, Herr, mich trachten, nicht getröstet zu werden, sondern zu trösten, nicht verstanden zu werden, sondern zu verstehen, nicht geliebt zu werden, sondern zu lieben. Denn wer gibt, empfängt, wer sich selbst vergisst, der findet, wer vergibt, erlangt Vergebung und wer stirbt, wird geboren zum ewigen Leben. Ich halte das für eine völlige Überforderung des Menschen. Das ist es auch, aber es ist in diesem Geisterbergpredigt nach dem Motto, du bist derjenige, der den Anfang macht. Hm. Also es klingt ja so ein bisschen wie eine Rechnung. Ich verhalte mich so, damit es… Damit ja, am Schluss geht es doch gut aus für mich. Ja, so. Am Schluss wird es gut ausgehen. Aber ich meine, das ist ja auch unser viel zitierter Spruch, schicke dein Brot aufs Wasser, es wird wiederkommen. Aber der Jesus sagt immer, du gehst in die Vorleistung. Also wenn ich es aber ganz bieder sage, die Bergpredigt sagt, du hast die Größe, in den Dingen des Lebens, in der Vergebung, beim Feind oder wie auch immer, in die Vorleistung zu gehen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch die große Überforderung des Christentums. Ja. Deswegen brechen auch die Pfarrer reihenweise zusammen und verlassen ihre Pfarrstellen, weil sie das ständig vor sich hertragen und ständig nicht, dass ich getröstet werde. Für mich gibt es keinen Trost, für mich gibt es das alles nicht. Ich muss geben, geben, geben. Und irgendwann ist man halt dann leer und geht dann mit Burnout zum Psychologen. Mir ist das alles zu viel des Guten hier, wenn ich das höre. Ja. Ja? Trotzdem ein gutes Gebet. Na gut, weil wer daran glaubt. Ja, nein, es ist deswegen ein gutes Gebet, wenn wir jetzt, wir müssen ja auch nicht über Gebetserhörung sprechen, sondern wir sprechen über Selbstjustierung. Und es gibt einfach Menschen, die, vielleicht gibt es die Pfarrer, die immer das Gefühl haben, sie müssten nur geben. Es gibt aber auch reihenweise Menschen, die immer das Gefühl haben, sie dürften nur nehmen. Und für die ist das Gebet. Also hallo. Na dann, dann ist ja gut. Jetzt habe ich ein Gebet von Thomas Morus. Thomas Morus war ein hoher Beamter am Hofe des Heinrich des VIII. In England, der auch von diesem Heinrich dem VIII. 1535 hingerichtet worden ist. Der war ein großer Hinrichter, der Heinrich der VIII. Ja, der hat nicht nur seine Gattinnen reihenweise hinrichten lassen, sondern auch seinen hohen Beamten Thomas Morus. Weil der Katholik bleiben wollte. Genau. Der Heinrich der VIII. Hat sich ja losgesagt von der katholischen Kirche, weil er sich scheiden lassen wollte und hat dann die anglikanische Kirche gegründet, also eine eigene Kirche, wo er tun und lassen konnte, was er wollte. Er war das Oberhaupt. Und Morus wollte ihm nicht folgen und weil er da Probleme gemacht hat, wurde er dann hingerichtet. Er hat aber, und deswegen ist er auch ganz berühmt, einen Roman geschrieben, der heißt Utopia. Und von diesem Roman kommt der Begriff Utopie. Darüber haben wir auch mal eine ganze eigene Sendung gemacht, über die Sehnsucht nach dem richtigen Ort. Das ist Thomas Morus und der hat auch ein Gebet geschrieben. Das lese ich jetzt vor, das fand ich ganz gut. Gib du, o Herr, mir eine gute Verdauung und auch was zum Verdauen. Gib du, o Herr, mir einen gesunden Körper und den Sinn dafür, ihn so zu erhalten. Gib du, o Herr, mir einen klaren Verstand, der das Gute im Auge behält. Und angesichts der Sünde nicht verzagt, sondern einen Weg sucht, die Sache richtig zu stellen. Gib du, o Herr, dass ich mir nicht übermäßig Sorgen mache über das Ding, das man ich nennt. Gib du, o Herr, mir Sinn für Humor und die Fähigkeit, einen Scherz zu verstehen, damit das Leben mir ein wenig Freude bereitet und ich anderen auch was davon abgeben kann. Ich habe das schon so lange nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, ich habe bestimmt 50 Jahre. Ist doch süß, ne? Ein süßes Gebet. Und da kannst du jetzt nicht sagen, dass es um Überforderung geht. Nö. Das ist doch ein ganz realistisches. Das ist ein Gebet so recht nach meinem Sinn. Sabine, ja. Ein realistisches Sabine-Rückert-Gebet. Ja. Gut. Aber jetzt kommt noch ein viel tolleres Gebet. Und das kannte ich nicht. Und wenn man bedenkt, dass das 500 Jahre alt ist, dann zieht es einem die Schuhe aus. Hört zu. Teresa von Avila. Herr meines Seins, damals, als du auf der Erde wandeltest, zeigtest du den Frauen deine besondere Zuneigung. Denn in ihnen fandest du nicht weniger Glauben und Liebe als bei den Männern. Unter den Frauen befand sich deine heilige Mutter, die uns Verdienste erwarb und uns teilnehmen lässt an ihrem Reichtum. Die Welt irrt, wenn sie fordert, wir dürften nicht öffentlich für dich wirken und keine Wahrheiten reden, um die wir insgeheim weinen. Die Welt irrt, wenn sie meint, du, o Herr, würdest unsere gerechten Bitten nicht erhören. Herr, ich glaube das nicht, ich kenne dein Wohlwollen und deine Gerechtigkeit. Du bist kein Richter wie die Richter dieser Welt, die von Adam abstammen. Männer nur, die glauben, jede gute Fähigkeit einer Frau verdächtigen zu dürfen. Mein König, der Tag wird kommen, wo dieses all bekannt wird. Nicht für mich spreche ich hier, denn die Welt kennt meine Schwäche und das ist mir recht. Doch ich werfe unserer Zeit vor, starke und zu gutem Tun Begabte zurückzustoßen, nur weil sie Frauen sind. Den Text kannte ich gar nicht. Ist das nicht toll? Den müsstest du im Grunde genommen bis heute der Dreiviertelwelt vorlesen. Ja. Du müsstest es den orthodoxen Christen vorlesen. Ja, und Katholiken den natürlich Muslimen vor allem. Den Muslimen vorlesen, den Katholiken vorlesen. Das ist eine großartige Denkerin gewesen, ja. Die Therese von Avila. Aber ich wusste nicht, dass sie… Mir ist der Anfang fast noch etwas zu wenig aggressiv, aber… Aber dann sie wird kommt die ja dann in richtig, Fahrt. Die wird richtig scharf. Die bittet Gott richtig scharf. Ja, toll, ne? Ja. War für mich auch eine große Überraschung. Und dann bin ich auf ein Gedicht unseres Namensvetters oder vielleicht auch Vorfahren Friedrich Rückert gestoßen, der von 1788 bis 1866 gelebt hat. Und das ist so furchtbar, das Gedicht und das Gebet. Da hat er ein Kind verloren. Er ist ja auch ganz berühmt geworden durch die Vertonung seiner Kindertotenlieder durch den Komponisten Gustav Mahler. Und eines dieser Kindertotenlieder lese ich dir jetzt vor. Wenn ich betet über meinem Kinde, Herr, erhalte du sie mir. Eine Stimme sprach in mir gelinde, wenn es gut ist ihr und dir. Anders fügst du's nun mit meinem Kinde, Herr, als ich es bat von dir. Doch die Stimme spricht in mir gelinde, dass es gut sei mir und ihr. Dass es gut der Mutter und dem Kinde sei, getrennt zu werden hier. Fass ich nicht. Die Stimme spricht gelinde, dass es gut ist, Herr, von dir. Ist das nicht furchtbar? Er sagt ja, er fasst es nicht. Also er bleibt ja nicht. Er beschreibt einen Akt der Einwilligung in den undurchschaubaren nicht? Willen Gottes. Aber er willigt letztlich nicht ein. Also er hört eine Stimme. Er hört eine Stimme und er fasst es nicht. Der Schmerz wird nicht übertüncht, finde ich. Nee, finde ich auch. Und die Stimme ist es, die spricht, dass es gut ist, aber er glaubt nicht, dass es gut ist. Er fasst es nicht. Genau, ja. Genau. Dann habe ich auch ein sehr depressives Gedicht von Josef von Eichendorff, der 1788 bis 1857 gelebt hat. Und der schrieb aus der Finsternis heraus, wie ein Todeswunderstreiter, der den Weg verloren hat, schwank ich nun und kann nicht weiter von dem Leben sterbensmatt. Nacht schon decket alle Müden und so still ist's um mich her, Herr, auch gib mir endlich Frieden. Denn ich wünsch und hoff nichts mehr. Es gibt Philosophen, die sagen, das ist der beste Zustand eines Menschen. Welcher? Die Stoiker. Mhm. Die sagen, der Zustand eines Menschen, der nichts wünscht und nichts hofft, ist eigentlich der allerbeste. Weil dann hast du diese Ruhe in der Seele und diese Unruhe hast du dann überwunden. Der Augustinus sagt mal, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Ja. Diese Unruhe, die immer irgendwas will. Wenn du das überwindest, ist es nicht Depression. Es könnte sein, dass es auch ein Zustand ist, in dem man dann angekommen ist. Also so hört sich das nicht an. Lebenssatt hört sich das nicht an. Todeswunderstreiter, Weg verloren, schwank ich nun, sterbensmatt. Du meinst, der ist am Ende. Der ist am Arsch. Ja, gut. Erledigt. Okay, ja. Gut. Und er sieht auch keine Hoffnung im Gebet. Mhm. Ist eigentlich ein nihilistisches Gebet. Ja. Hier. Dann schon, ja. Ja. Sören Kierkegaard, 1813 bis 1855. Liebe ich den Mann. Er ist sehr fromm auch, ne? Ein Niederländer. Ja. Ein Philosoph. Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da wusste ich immer weniger zu reden. Schließlich wurde ich ganz still. Was möglicherweise noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde zu einem Hörer. Zuerst meinte ich, beten sei reden. Doch dann lernte ich, beten ist nicht einfach schweigen, sondern hören. So ist es. Beten bedeutet nicht, sich selbst reden zu hören. Beten bedeutet still werden, still sein und warten, bis der Betende Gott vernimmt. Liebe ich auch dieses Gebet. Vor allem, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich gehe ja häufiger in den Gottesdienst und finde die Gebete, die ich dort höre, immer so geschwätzig. Ja. So als wenn man dem lieben Gott jetzt die Weltlage erklären müsste und ihm sagen, sei doch bitte für die Palästinenser oder sei bei den Opfern da und übrigens die Opfer dort und die Opfer dort und dann werden alle aufgezählt und Gott wird gesagt, was er mit denen tun soll. Mhm. Das geht mir wahnsinnig auf die Nerven. Deswegen finde ich diesen Hinweis darauf, dass man vielleicht die Leute mal schweigen lässt und sagt, geh mal in dich und mach dein eigenes Gebet. Ich werde dir jetzt nicht vorschreiben, was du beten sollst. Das finde ich eigentlich einen guten Zugang. Aufs eine oder andere kann man ihn schon mal hinweisen, dass er mal den einen oder anderen abräumen könnte, der hier der Welt Elend zufügt. Offenbar sieht er das nicht. Insofern kann ich das schon verstehen, weil ja nichts passiert. Es passiert ja nichts, weil wahrscheinlich auch niemand zuhört und wir da unsere Gebete ins All schicken. Und dann wundern wir uns, dass nichts geschieht. So, jetzt kommen wir zu einem Freund, den wir immer mal wieder gerne zitieren, Friedrich Nietzsche, Pfarrerssohn und Gotteshasser. Er ist ja fast schon mehr als ein Atheist oder weniger als ein Atheist. Jedenfalls ist er ein Gotteshasser. 1844 bis 1900 hat er gelebt. Also der ist nur 56 Jahre alt geworden. Das wusste ich gar nicht, dass der gar nicht alt wurde. Das ist auch ziemlich verrückt gewesen. Ja, verrückt ist er auch geworden am Schluss. Vorher, bevor er verrückt wurde, hat er noch Folgendes geschrieben. Gebet an den unbekannten Gott. Noch einmal, ehe ich weiterziehe und meine Blicke vorwärts sende, heb ich vereinsamt meine Hände zu dir empor, zu dem ich fliehe, dem ich in tiefster Herzenstiefe Altäre feierlich geweiht, dass alle Zeit mich deine Stimme wieder riefe. Darauf erglüht tief eingeschrieben das Wort dem unbekannten Gotte. Sein bin ich, ob ich in der Frevler Rotte auch bis zur Stunde bin geblieben. Sein bin ich, und ich fühl die Schlingen, die mich im Kampf da niederziehen, und mag ich fliehen, mich doch zu seinem Dienste zwingen. Ich will dich kennen, Unbekannter, du tief in meine Seele greifender, mein Leben wie ein Sturm durchschweifender, du Unfassbarer, mir Verwandter. Ich will dich kennen, selbst dir dienen. Du weißt, dass das auf eine biblische Geschichte rund um den Paulus in der Apostelgeschichte anspielt. Nein. Der Paulus, der ist ja durch Kleinasien gejagt, durch Galatien und war in Ephesus, in der heutigen Türkei, und kam dann schließlich ins wohlgebildete Athen. Ja. Und hat dann mit seiner Predigt angefallen, alle waren, und die Philosophen standen da drumherum und haben ihn ausgelacht, als er mit seinem Jesus daherkam. Und dann ist er auf das Forum dort gegangen und da standen die ganzen Gestalten der Gottheiten, Zeus und Hera. Und ich weiß nicht, ob eine Lea war oder ob er einen Sockel dazugestellt hat, das weiß ich nicht mehr. Da hat er drunter geschrieben, dem unbekannten Gott. Ach so. Und über den hat er dann gesagt, also, ja, ihr habt hier eure Gottheiten. Und jetzt erzähle ich euch von dem unbekannten Gott. Das ist der, auf den der Nietzsche anspielt. Steht in der Apostelgeschichte, ich kenne die Geschichte gar nicht. Da kommen wir noch drauf. Ja, aber du siehst, du kriegst zwar das Kind aus dem Pfarrhaus, aber nicht das Pfarrhaus aus dem Kind. Genau. Das ist natürlich jemand, der natürlich seinen Gotteshass auch daraus entwickelt, dass er aus diesem so sozialisiert worden ist. Nicht? Sehnsucht und die Liebe so groß war. Und dass er vermutlich, wie du das vorhin bei dem Franz von Assisi angedeutet hast, vermutlich das nicht erfüllen konnte, was ihm da an Lebensforderungen aufgebürdet wurde. Ja. Das letzte Gedicht ist von Rainer Maria Rilke. Herbst heißt es, 1875 bis 1926 hat er gelebt. Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen aus verneinender Gebärde. Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen, diese Hand da fällt und sieh dir andere an, es ist in allen, und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Das ist natürlich ein typischer Rilke, nicht? Also. Aber schön, und schön. Ich finde, ein schöner Abschluss. Finde ich auch. Gell? Ein schöner Abschluss. Ja, vielen Dank. Ja, also ich bin aber noch nicht ganz fertig. Eines muss ich dir noch sagen. Wir haben ja damals in der Zeit selber eben, habe ich ja vorhin erzählt, Leute, hilft beten, ja, war die Geschichte, war der Text. Und da haben verschiedene Autoren alle möglichen Leute angerufen und haben sie gefragt, betet ihr und hilft beten? Und jetzt lese ich dir ein paar vor, die ich interessant fand. Zum Beispiel Wolf Biermann wurde angerufen und hat dann Folgendes gesagt: So fromm wie wahrhaft Gottesgläubige bin ich gottloser allemal. Ich sang, pardon will sagen, als der Wolf heulte ich gelegentlich, und das passierte natürlich auf Einladung des Hirten, seinen Schäfchen im Kirchenstall zur Gitarre, dieses Biermann-Lied. Und meine ungläubigen Lippen beten voll Inbrunst zum Mensch, dem Gott all meiner Gläubigkeit. Also es ist ein Kirchenlied, hat er natürlich recht. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, dieses Bierlermann-Lied. Ja. Das wird natürlich in den Kirchen rauf und runter gesungen. Mhm. Also wir haben es auch, als ich habe das mit meinen Jugendlichen dann immer gesungen. Mhm. Mhm. Ja, 83 ist er jetzt. Und bald ist er besser als wir beide. Ja, aber wirklich immer noch schlau. Ich habe neulich ein Interview mit ihm gelesen. Ja, er ist wirklich klug. Dann gibt es eine Frau Dr. Johanna H., 29, Ärztin auf der Intensivstation. Die sagt, ich bete, bevor ich eine Leichenschau mache. Das Fenster ist offen, damit die Seele abreisen kann. Dieser Moment erfüllt mich mit Demut, so einen engen Berührungspunkt mit dem Kreislauf des Lebens zu haben. Meistens bete ich dann einfach das Vaterunser. Mhm. Passt gut zu unserer Sendung. Mhm. Die nächste Angefragte war eine 50-jährige Politikerin namens Sarah Wagenknecht, damals noch Bundesabgeordnete bei den Linken, okay, sagte Folgendes. Beten kann einen religiösen Menschen in schlimmen Krisen sicher helfen. Aber Gott zahlt keine Miete und auch keinen Bankkredit ab, der trotz fehlender Einnahmen weiterläuft. Das kann nur die Regierung, die noch schneller und unbürokratischer all jenen helfen müsste, denen gerade die Existenzgrundlage wegbricht. Sie wird ja dann vielleicht jetzt, wo sie eine neue Partei hat, einige Vorschläge machen, die auch durchführbar sind. Ja, vielleicht. Dann wurde gefragt, Lina Beckmann, damals 38 Jahre alt. Ich liebe sie. Ja, ich liebe sie auch, weil wir regelmäßig ins Deutsche Schauspielhaus in Hamburg gehen, wo sie im Ensemble mitspielt. Lina Beckmann, eine großartige Schauspielerin. Die ist verheiratet mit Charlie Hübner. Mhm. Ihr Mann ist also auch Schauspieler. Ich glaube, ich bete nicht. Nicht zu Gott. Aber ich bitte und hoffe und oft höre ich mich im Kopf beten und weiß nur nicht die richtige Adresse zum Abschicken. Vielleicht hört es ja trotzdem jemand oder etwas oder es fliegt ins Universum und verpufft und kommt als Regen wieder herunter. Und dann ist auch interessant, wurde hier jemand gefragt, da musst du jetzt raten, wer das war. Ich denke, beten hilft. Ob das Gebet aber tatsächlich ein fremdes Bewusstsein, ein göttliches Du erreicht oder eher dem eigenen Bewusstsein aufhilft und Zuversicht einflößt, das lasse ich mal dahingestellt. Vielleicht kommt es darauf ja letztlich auch gar nicht an. Von wem ist dieser Beitrag? Von mir, ich wurde nämlich auch gefragt. Sabine Rückert, 59 damals, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Ja, schau mal. Ja, sehr lustig. Du bist jetzt 5 Jahre älter und ist trotzdem nicht schlecht, die Antwort. Ich bin 4 Jahre älter, wollen wir es mal nicht übertreiben. Und als allerletzter Timothy Gordon Ash, 64, wurde auch noch gefragt, ganz berühmter britischer Historiker und Schriftsteller. Als postprotestantischer Atheist ist meine Antwort ein klares Ja, hilft beten. Jedenfalls, wenn man beten als meditative Konzentration auf die Nöte anderer und die Selbstverbesserung versteht. Ich bin allerdings auch ein großer Anhänger dessen, was Hegel das realistische Morgengebet nennt, die Lektüre von Zeitungen, um zu sehen, was die Medizin, der Erfindungsgeist und die Solidarität leisten können, um uns aus diesem Schlamassel herauszuhelfen. Es braucht beides. Mhm. Wie schön. Also ich glaube, was wir auf jeden Fall auch mit dem Eingang mit der jüdischen Allgemeinen begriffen haben oder ich jetzt nochmal neu begriffen habe, dass man das Beten auf keinen Fall reduzieren kann auf das, ich setze mich hin und bitte Gott um irgendwas. Ja. Dass es darum eigentlich überhaupt nicht geht, sondern dass es um die Selbstveränderung geht. Und ich glaube, das sind sich alle Stimmen, ob sie atheistisch sind oder ob sie christlich sind oder, wie die Leute sagen, gläubig sind oder nicht gläubig oder kleingläubig sind. Mhm. Da sind sie sich alle einig. Aber allen, die dann trotzdem was wünschen, sich von Gott, auch für die hat Jesus einen Rat. Er sagt nämlich, und damit schließe ich dann auch diese Sendung ab, bittet, dann wird euch gegeben. Also er sagt schon bitten. Bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet, denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ja, da geht es um die Bewegung. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn der ihn um Brot bittet, oder eine Schlange, wenn der ihn um einen Fisch bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Sehr schön. Also sehr schön, dass du das nochmal angesprochen hast, weil mein letzter Satz zum Vater unser ist, wenn du Gott als Papa ansprichst oder Vater, dann erklärst du alle Menschen zu Geschwistern. Genau. Punkt. Tschüss. Punkt aus. Und jetzt sind wir auch endlich durch mit der Bergpredigt. Und wir kommen jetzt zu den Heilungen und Wundern. Jetzt wird es wieder herrlich. Und, kontrovers auf jeden Fall. Ich freue mich drauf, dass jetzt wieder was passiert. Tschüss. Tschüss. Und alle Hörer sind hoffentlich wieder dabei. Ciao. Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.